fährt vorbei. Kapfenschlinge, Gitterstab, Schaufensterpuppe, Spiegelbild. Kapfenschlinge, Gitterstab. Der Boss im Knast. Sepp Bär. Sepp Bär im Knast. Mit Leukoplast. Der Boss im Knast. Sepp Bär. Stop.